Jetzt gehen wir über, inshallah ta'ala, zu unserem zweiten Teil. Und zwar zur Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister, noch einmal zur Erinnerung. Wir haben beim letzten Mal über den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesprochen, vorgezogen, wie er aussieht, wie er heißt, damit wir einige Geschichten über seine Großväter erzählen können. Wir hatten erwähnt, dass einer seiner Großväter ist Abd Manaf, Hashim, der hat diesen Pakt geschlossen mit diesen verschiedenen arabischen Stämmen, die zwischen Mekka und Damaskus lagen und Mekka und dem Irak oder Mekka und dem Jemen und vielleicht auch noch andere Wege, wo sie hingereist sind, ja. Warum hat er einen Pakt mit denen geschlossen? Weil er Angst hatte um seine Handelskarawanen, diese ganzen Karawanen, die die Ware transportiert haben, was sie auch immer sie damals transportiert haben, an Tonware, an Waffen haben sie exportiert, importiert auch, haben wir gesagt, Elfe Parfüm und weiß nicht was. Und die ganzen Sachen, natürlich, Makkah hat von diesem Handel gelebt. Und es ist damals öfter passiert, dass solche Karawanen einfach überfallen worden sind von Banditen und dann war die Ware eben weg. Und damit das eben nicht passiert, hat er einfach, vielleicht kann man sagen, sie bestochen oder hat ihre Herzen gewonnen, indem er einfach gesagt, pass auf, wenn ihr uns dafür sorgt, dass der Weg sicher ist, durch eure Stimme durch, dann kriegt ihr so und so viel Anteil an unserem Gewinn. Und deswegen, Fragen am Ende, inshallah, praktisch. Und deswegen, das nennt man Ilaf. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat darüber in Surat Quraysh berichtet, li'ilafi Quraysh, für die Vereinigung von Quraysh, ilafi mrihat al-shita'i wa-saif, wo Allah spricht über ihre Reisen, die sie gemacht haben im Winter und im Sommer. Die Sommerreise war diejenige nach Norden, nach Richtung Damaskus. Und die Winterreise war in Richtung Süden, wie die Vögel, in Richtung Jemen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat in dieser Sura diese Gunsterweisung Allahs, seine Gunsterweisung den Leuten von Mekka gegenüber erwähnt, damit die Leute Allah dafür dankbar sind und damit die Menschen Allah subhanahu wa ta'ala dienen und ihm nicht beigesellen. Zuletzt hatten wir gesprochen über die Geschichte von Abd al-Muttalib und gesagt, dass er viermal im Traum hintereinander gesehen hatte, dass wo der Brunnen von Zamzam ist. Und Zamzam, liebe Geschwister, hat eine Bedeutung und bedeutet so viel wie viel, einfach Zamzam, Ma'u Zamzam heißt viel Wasser, ja, oder bedeutet auch, Zamzam ist ein Ausdruck für Wasser, das weder ganz süßlich ist, noch salzig ist. Und das ist auch Tatsache, also wenn ihr aus bestimmten Wasserquellen Wasser getrunken habt und das vergleicht mit dem Zamzam-Wasser, dann ist das Zamzam-Wasser bei weitem nicht so süßlich wie anderes Quellwasser. Ja? Sondern es ist ein bisschen mehr Salz drin als bei den anderen. Ja? Und deswegen heißt es eben Zamzam. Und dann hatten wir gesagt, dass der Abd al-Muttalib, der Großvater des Propheten, unser Prophet sagt noch einmal, er ist Muhammad, Sohn von Abdullah, Sohn von Abd al-Muttalib, Sohn von Hashim, dann Abd Manaf und dann Qusay, dann Kilab, dann Murra und dann Ka'b und dann Lu'ay. Ja? Und es gibt noch mehr, aber falls jemand diese Namen auswendig lernen möchte, dann kann er sie zumindest mal bis dahin auswendig lernen. Und wir haben diese zwei, und da haben wir gesagt, dass Abd al-Muttalib, dieser Großvater des Propheten, er hatte ein Gelübde geleistet. Ein Gelübde geleistet, das heißt, Allah etwas versprochen. Er hat zu Allah gesagt, wenn ich 10 Kinder bekomme, O Allah, dann werde ich für dich ein Kind opfern. Und das ist natürlich ein Quatschversprechen, das es früher in der Jahiliyyah gegeben hat. Offensichtlich allerdings war es eben der Fall. Und ihr kennt die Geschichte, haben wir gesagt, nachher tatsächlich das Los fiel dann ausgerechnet auf Abdullah, den Vater des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Nur, naja, der wollte ihn nicht opfern. Also hat er einfach nochmal gelost zwischen Abdullah und 100 Kamelen. Und das hat er Glück gehabt, das Los fiel auf die 100 Kamele. Und so hatten die Leute sich gefreut auf ein Essen. Und sein Sohn war sozusagen gerettet. Ja. Auf jeden Fall, liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala dankt man nicht auf seine eigene Art und Weise. Das ist ja Quatsch. Da kann man nicht sagen, ich danke Allah, indem ich etwas opfere, was er gar nicht haben möchte. Ja, das macht keinen Sinn. Ja. Allah subhanahu wa ta'ala braucht ja nicht den Menschen geopfert. Das braucht er nicht. Ja. Sondern Allah, sogar über die Tiere sagt Allah subhanahu wa ta'ala, لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا. Allah wird weder erreichen, noch das Fleisch, was du da was geopfert hast, noch das Blut von diesem Tier. Ja. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Sondern was ihn erreichen wird, Allah subhanahu wa ta'ala, ist eure Gottesfurcht. Deswegen geht es nur darum, machst du, was Allah sagt, oder machst du nicht, was Allah sagt? Das war's, mehr gibt's nicht. Deswegen viele Leute, die haben dieses Prinzip nicht verstanden. Natürlich gibt es hinter vielen Geboten im Islam Weisheiten. Es gibt hinter vielen Geboten im Islam, gibt es, warum ist das so und so? Ja, weil die und die Weisheit dahinter steckt. Zweifellos, warum gibt es Zakat? Naja, unter anderem, also Almosen, die Pflichtalmosen, natürlich, weil, damit die armen Menschen davon profitieren können. Und weil das die Herzen vereinigt der gläubigen Menschen, gibt es viele Vorteile davon. Nur das prinzipielle Prinzip von allen Anordnungen Allahs ist, Allah will sehen, wer fürchtet Allah im Verborgenen? Wer fürchtet Allah, obwohl er ihn nie gesehen hat? Wer hält sich an die Anordnungen von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, obwohl sie Muhammad sallallahu alaihi wasallam niemals gesehen haben? Damit sind wir gemeint. Ja? Insofern, liebe Geschwister, das ist die prinzipielle Sache. Und deswegen gibt es bei jeder Anordnung Allahs eine Weisheit. Und wenn das die einzige Weisheit wäre, dass Allah sehen will, wer hält sich daran und wer hält sich nicht daran, das würde doch schon genügen als Weisheit, oder nicht? Ja. Heute kommen wir, und da möchte ich noch einen Hinweis machen, das hatte ich letztes Mal nicht gesagt. Diese zwei Geschichten, einmal mit dem Brunnen und die andere mit dem, also und mit dem Gelübde der 10 Kinder, eins davon zu opfern. Manche Gelehrte sagen, es gibt einen Zusammenhang. Und den haben wir erwähnt letztes Mal, dass die Qurayshiten ihm diesen Brunnen streitig gemacht haben. Er hat ihn zwar entdeckt, aber die anderen haben gesagt, nee, das geht nicht, das ist auch für uns alle, nicht nur für dich. Ja? Und er wollte es für sich haben und dann hat er, als sie ihn bedrängt haben, dieses Gelübde gesprochen. Vernünftig ist es auch zu sagen, dass es zwei verschiedene Geschichten sind. Ja? Weil an sich, wenn eine Person zum Beispiel keine Kinder hat und sie will sich nicht Kinder, dann sagt sie manchmal so etwas, bereut es natürlich kräftig hinterher, so wie er es sich bereut hat. Und deswegen sollte man solche Versprechen niemals machen. Solche Gelübde bringen nichts Gutes. Ja? Man soll nicht sagen, oh Allah, wenn du mir das und das und das gibst oder machst oder besorgst, dann werde ich das und das für dich tun. Weil das ist so, als würde man zu Allah sagen, man sagt es nicht, aber so, als würde man indirekt sagen, oh Allah, wenn du es mir aber nicht gibst, dann werde ich dir das auch nicht geben. Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala ist imstande, dir das zu geben, was du wünschst, und noch mehr als das, ohne dass du was dafür tust. Und die meisten Gaben, die Allah uns gegeben hat, deine Augen, deine Ohren, deine Augenbrauen, deine Wimpern, dass du farbig sehen kannst und hell und dunkel unterscheiden kannst und weiß nicht was. Diese ganzen Sachen hat dir Allah gegeben, ohne dass du für was getan hast. Ja? Also kommt es für Allah nicht auf diese kleine Sache an, wie ein Sohn, dass er dir erschafft oder eine Frau gibt oder ein Auto oder ein Haus oder so ein Flugzeug. Ne? Und deswegen, liebe Geschwister, soll man Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber anständig sein. Anständig sein. Und, aber wenn man Allah was versprochen hat, muss man es einhalten. Wenn man Allah versprochen hat, dann muss man es einhalten. Kommen wir zum heutigen Teil der Sira. Historisch ist es bewiesen, dass Amina, die Mutter des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Amina, die Tochter von Wahb, einen Mann namens Abdullah ibn Abd al-Muttalib geheiratet hat. Und dieser Abdullah ibn Abd al-Muttalib ist eben der Vater des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Über ihre Heirat, da gibt es ein, und was zwischen ihnen geschehen ist, gibt es Geschichten, die erzählt werden, die wir einfach weglassen. Okay? Und wir haben gesagt, weil nicht alles, was überliefert wird in unserer Religion, ist authentisch über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam überliefert worden, und erst recht, wenn es um Erzählungen geht, die vor seiner Zeit waren. Vor seiner Zeit, da gab es nicht die Sache mit, ich überliefere über eine Überlieferungskette, über ein Isnad. Ja? Und deswegen muss man immer diese Geschichten mit Vorsicht genießen. Deswegen lassen wir diese Geschichten weg, weil sie, es sei denn, sie wären authentisch, dann würden wir sie erzählen. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat bekannterweise seinen Vater nie gesehen. Bekannterweise ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben, noch bevor, sein Vater ist gestorben, noch bevor der Prophet sallallahu alaihi wasallam geboren wurde. Es gibt eine unauthentische Überlieferung, dass er starb, während seine Mutter schwanger war. Und das ist aber bekannt unter den Leuten, aber Allah weiß am besten Bescheid. Es gibt auch andere Historiker, die sagen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam 7 oder 18 Monate alt war, als sein Vater starb, und dass er erst danach ein Waisenkind geworden ist. Ja? Also Waisenkind im Sinne von, dass sein Vater eben weg war. Ja? Und natürlich, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein Waisenkind war, ist zweifellos der Fall. Er war erst halbweise von seines Vaters und später vollweise aufgrund seiner Mutter. Und das hat Allah im Koran verewigt. Allah sagte, أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. Hat Allah dich nicht als Weise vorgefunden und dir dann Zuflucht gewährt? Ja? Allah subhanahu wa ta'ala ist Al-Mannan. Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der Vorhaltungen macht. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt alle seine guten Taten den Menschen, nicht alle, dann wird das Buch nicht ausreichen, ja? Aber Allah subhanahu wa ta'ala ist der Stolze, der Vorhaltungen macht und der uns erzählt, wie viel Gutes er uns getan hat, damit wir ihn so einschätzen, wie es ihm gebührt. Und das ist eine Eigenschaft, die nur Allah subhanahu wa ta'ala zusteht. Ein Mensch normalerweise darf niemals zu einer anderen Person sagen, ich habe dir das und das und das und das und das getan. Deswegen seien wir dankbar und ähnliches. Ja? So was darf ein Mann, ein Mensch nicht tun. Das ist eine Eigenschaft, die Allah subhanahu wa ta'ala vorbehalten ist. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, jetzt kommen wir zu seiner Geburt. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam ist authentisch überliefert über ihn, dass er an einem Montag geboren ist. Warum? Weil er selbst gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, Sahih Muslim, über den Montag sagt, das ist der Tag, an dem ich geboren wurde, und das ist auch der Tag, an dem ich die Offenbarung erhalten habe. Also ist der Montag der Tag, der erste Tag, an dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam zum ersten Mal Kontakt mit Jibril alaihi salam gehabt hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte auch immer am Montag gefastet. Hat er Allah gefastet und ihm gedankt für diesen Tag, den Allah ihm geschenkt hat. Es ist überliefert worden, und die Überlieferungen stärken sich gegenseitig, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam genau in dem Jahr geboren wurde, in dem das Ereignis mit dem Elefanten stattgefunden hat. Das Ereignis mit dem Elefanten, in einem Satz versuche ich das zu ausdrücken. Ihr kennt das, ein Mann namens Abraha aus dem Jemen, ihn hat gejuckt, ihn hat gestunken, ihn hat gestört, dass die Leute alle nach Mekka gehen, und er war Christ, er wollte ein Gotteshaus bei sich errichten, dass die Leute alle nicht mehr nach Mekka gehen, sondern zu ihm in den Jemen. Ja. Der hat gesehen, das ist eine wunderbare Marktlücke, also die nur in Mekka vorhanden ist, und da kann er sie sich auch für sich ausnutzen. Ja. Und damit es ihm keine Konkurrenz geht, hat er gesagt, ich mache mich auf den Weg nach Mekka, auf seinem Elefant, hat seinen Elefanten hergehabt, und Elefanten sind natürlich ein unglaubliches damaliges Kampfmittel gewesen, weil wenn du da mit 10 Pferden kommst, was willst du mit dem Pferd, dem Elefanten machen? Das Pferd haut ab. Das Pferd hat Angst vor einem Elefanten, deswegen kannst du zu Fuß gehen. Und wenn du zu Fuß gehst, wirst du es nicht lange aushalten. Das ist Elefant, macht dich einfach platt. Ja? Und du kannst auch da schlecht mit deinem Speer irgendwie in seinen Fuß, das ist wie für ihn, wenn du den Elefanten kratzt. Und dann macht er einmal so, gibt er dir einen Elefantenkuss, wenn man sagen kann. Und deswegen, liebe Geschwister, der ist dann auf dem Weg nach Mekka gewesen, naja, und Allah subhanahu wa ta'ala hat selbst dass sein Haus beschützt, indem er Vögel geschickt hat, die Steine auf dieses Heer geschossen haben, gemeint ist geworfen haben, und dann sind eben viele Leute gestorben, aber Abraha nicht, ja, und auch nicht der, derjenige, der das Elefant geführt hat, der Kapitän von diesem Schiff, oder und auch nicht derjenige, der sich um den Elefant kümmert, das heißt, um sein Essen kümmert und vielleicht die Fußnägel schneidet oder so. Und diese beiden Personen, die sind unter anderem geflohen, und auch Abraha ist geflohen, und in diesem Jahr ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam geboren worden. Das ist entweder im Jahr 570 oder 571 nach christlicher Zeitrechnung. Ja. Das ist die Aussage der meisten Gelehrten, rahimahumullah ta'ala. Was stark darauf hinweist, ist, dass auch überliefert ist, authentisch, dass Aisha radiallahu anha, sie selbst sagt, dass sie den Elefantenführer gesehen hat und auch den diejenige Person, die sich um den Elefanten kümmert. Ja? Sie sagt, ich habe die beiden Menschen gesehen in Mekka, sie waren blind. Und sie haben die Menschen um Essen gefleht. Sie haben die Menschen wegen Essen angebettelt. Ja? Und das weist darauf hin, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Menschen noch bestraft hat, bevor sie zu ihm kommen. Allah hat ihnen ein langes Leben geschenkt, um sie besonders lange zu bestrafen, sogar mit Blindheit und sogar mit Armut zusammen. Und was sie im Jenseits erwartet, wird noch schlimmer sein, sofern sie natürlich als Nicht-Muslime gestorben sind. Allahu A'lam. Und auch ein Sahabi, Qabbas ibn Ushaym, radiallahu anhu, erzählt auch, dass seine Mutter ihm gezeigt hat, den Dung des damaligen Elefanten. Also das, was der Elefant, Allah bewahre euch, rauslässt, wenn er sein Geschäft verrichtet. Seine Mutter hat ihm gesagt, siehst du das da? Das ist von dem Elefanten damals gewesen, der Mekka versucht hat zu zerstören, oder die Kaaba. Und das war natürlich schon verändert, aber wie gesagt, auf jeden Fall, das weist alles darauf hin, dass die Geburt des Propheten sallallahu alaihi wasallam in diesem Zeitraum in etwa gewesen sein muss, und das eben nicht sein kann, dass es 50 Jahre vorher war oder 100 Jahre vorher war. Das kann eben nicht gewesen sein. An welchem Tag ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Am Montag. Das ist der Wochentag. Aber an welchem Monatstag? Da gibt es, liebe Geschwister, verschiedene Aussagen unter den Historikern. Es wird gesagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam am 2. des Monats Rabi' al-Awwal geboren wurde. Und es wird gesagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam am 10. des Monats Rabi' al-Awwal geboren wurde. Und es wird gesagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam am 12. des Monats Rabi' al-Awwal geboren wurde. Was die erste Aussage angeht, dass er am 2. des Rabi' al-Awwal geboren wurde, diese Überlieferung, die ist nicht authentisch, weil es darin eine Person gibt, die von den Hadith-Gelehrten als da'if eingestuft worden ist. Was die zweite Überlieferung angeht, dass er am 10. geboren worden ist, so gibt es darin im Isnad einen Überlieferer, dem vorgeworfen worden ist, dass er ein Lügner ist. Und solche Überlieferungen, für die es wissen wollen, sie bezeichnet man als da'if jiddan, das heißt sehr schwach. Und sehr schwache Hadithe, die sind halt wirklich sehr schwach, und deswegen stärken sie sich nicht einmal mit anderen Überlieferungen. Das heißt, wenn du zwei sehr schwache Hadithe hättest, zusammen, die würden niemals authentisch werden. Ja? Die dritte ist, dass er am 12. geboren wurde, sallallahu alaihi wasallam. Diese Überlieferung, die wird erzählt ohne Isnad. Also da gibt es überhaupt gar keinen Isnad dafür. Ja? Jetzt kann man sich aussuchen, an welchen dieser drei Tagen man den Geburtstag des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, feiern möchte. Ja? Also der Punkt ist einfach, kein Mensch weiß, wann der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, an welchem Tag er genau geboren wurde. Warum weiß man das nicht? Ja, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn nicht gefeiert hat jedes Jahr, und auch die Sahaba radiallahu anhum es nicht gefeiert haben, und die Tabi'un es auch nicht gefeiert haben, und die Atba'u Tabi'in auch nicht gefeiert haben, und deswegen hat man es nicht gewusst. Ja? Und Allah weiß, ob der Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst wusste, an welchem Tag er genau geboren wurde. Ja? Also das ist auch eine Sache, die spielt auch keine große Rolle für unsere Religion, wann er geboren wurde, welchen Tag. Ebenso, liebe Geschwister, wird erzählt, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er geboren wurde, wurde er geboren und er war schon beschnitten. Beschnitten, geboren. Auch diese Geschichte in allen oder fast allen Überlieferungswegen dieser Erzählung gibt es Lügner und also richtige Lügner. Also Leute, die auf jeden Fall Hadithe erfunden haben. Ja? Insofern ist es eine Sache, die man nicht erzählen soll, weil das, man darf nicht über den Propheten sallallahu alaihi wasallam lügen. Auch wenn es keine Sache ist, die um Halal und Haram geht. Ja? Aber du wirst einfach unglaubwürdig, wenn du immer Sachen erzählst, die nicht authentisch sind, wird eine Person unglaubwürdig dadurch. Ja? Aber was überliefert worden ist, ist Folgendes. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Soll ich euch mitteilen, wie der Anfang meiner Botschaft war? Ich bin das Bittgebet meines Vaters Abraham. Und ich bin die Vorbotschaft Jesu und ich bin das Traumgesicht meiner Mutter. Das erste ist der Ibrahim a.s., der Prophet Abraham a.s., er hat Dua gemacht. Nachdem er die Kaaba gebaut hat, mit seinem Sohn Ismail zusammen, hat er gebetet, hat Allah gebeten, gesagt, O Allah, O Herr, erwecke unter ihnen einen Gesandten von ihnen, der ihnen deine Zeichen vorträgt, und der ihnen die Weisheit und das Buch und die Weisheit lehrt und sie läutert, das heißt reinigt. Wahrlich, du bist der Allmächtige und der Allweise. Und so hat Allah sein Dua erhört und Muhammad entsandt unter ihnen, einen von ihnen. Ein von ihnen kann bedeuten, entweder einen von Quraysh selbst, von den Leuten von Mekka. Ja? Natürlich gab es sie damals noch nicht, als er das gebaut hat, gab es keine Leute dort. Ja? Also gab es schon Leute dort, aber der Stamm Jurhum war ja schon da. Aber wer heißt das? Allahu a'lam, ob Quraysh von Jurhum abstand, das weiß ich nicht. Die zweite Sache ist, es könnte bedeuten, ein von ihnen ist das ein Menschen. Das ist ein Gesandter von ihnen, ein Menschen, so wie sie auch Menschen sind. Dann sagte der Prophet, ich bin die Frohbotschaft Jesu. Das heißt, Isa a.s., der hat zu den Menschen gesagt, sinngemäß, Leute, ich verkünde euch eine wunderbare Nachricht. Hört zu, ich habe eine wunderbare Nachricht für euch. Nach mir wird ein Gesandter kommen, der heißt Ahmad. Und Ahmad ist einer der Namen von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen werden wir inshallah in einer der nächsten Unterrichte, ich sage euch nicht wann, damit ihr auf jeden Fall immer da seid, werden wir inshallah uns anschauen und sehen, dass tatsächlich dieser Name Ahmad und Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommt wirklich in den alten Schriften vor. Namentlich erwähnt. Ahmad, Muhammad, genauso wie wir es aussprechen, findest du es. Ja? Nur, was haben die Leute daraus gemacht? Das ist die Frage. Ja? Und deswegen, das ist eine Sache, die wir wissen müssen, denn Allah spricht darüber im Koran. Allah spricht darüber im Koran, dass die Juden Christen hätten eigentlich den Propheten sallallahu alaihi wasallam erkennen müssen, weil sie ja wussten, dass er kommen würde. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich bin das Traumgesicht meiner Mutter. Gemeint ist Amina, die Tochter von Wahab, seine Mutter, sie hat einen Traum gehabt und sie hat gesehen in diesem Traum, dass Licht aus ihrem Körper rauskommt und dieses Licht hat sogar die Schlösser von Busra, in der Nähe von Damaskus, erleuchtet, erhellt. Und dieser Traum weist, wie Geschwister, darauf hin, wie wir in der Khutbah erwähnt haben, weist darauf hin, dass Allah subhanahu wa ta'ala vorhat, einen Propheten zu schicken, der zu allen Menschen gesandt wird, nicht nur zu den Arabern da, wo sie sind, sondern überall hin, und dass auch dieser Islam sich ausbreiten wird, wie Licht sich ausbreitet, Alhamdulillah. Und das hat sie gesehen, und das war wirklich, wie gesagt, ein Zeichen dafür. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde gestillt von einer Frau namens Thuwaiba, und sein Onkel Hamza radiallahu anhu, er war sogar sein Milchbruder. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde auch von einer anderen Frau gestillt, bekannterweise, wissen die meisten eher als die erste Sache, es war Halima al-Sa'diyya. Und der Prophet sallam wurde von seiner Mutter zu einem Stamm von den Banu Sa'd gegeben, damit er dort von einer Frau Halima gestillt würde. So. Während er bei dieser Frau war, hat sich folgendes Ereignis ereignet. Und dieses Ereignis war in seiner Kindheit, sallallahu alaihi wasallam. Und das ist passiert, das ist überliefert worden in Sahih Muslim. Und zwar sagt uns Anas ibn Malik, radiallahu anhu, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, als er klein war, hat er mit den Leuten, mit seinen Freunden gespielt. Die beiden Kinder haben miteinander gespielt und dann kam Jibril zum Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Er war noch kein Prophet, er war ein Kind. Und er hat den Prophet zu Boden geworfen. Das heißt also, ihn ohnmächtig gemacht. Umgehauen. Daraufhin, das erzählen, wer erzählt das? Das erzählen die Kinder. Das erzählen das, wie heißt das, nachher der mit seiner Milchmutter und so weiter und so fort. Und der Prophet natürlich weiß es, weil Allah mit ihm Offenbarung in Verbindung steht. Jibril a.s. hat ihn umgehauen. Dann war er da, ohnmächtig. Und dann hat der erste chirurgische Eingriff in der Historie, in der Geschichte der Menschheit stattgefunden. Und von einem der besten Chirurgen, von Jibril a.s. Und so hat Jibril a.s. den Propheten a.s. seine Brust geöffnet. In seinen Brustkorb geöffnet. Er hat sein Herz rausgenommen. Und dann hat er das Herz angeschaut und hat dort einen Blutklumpen gesehen. Und hat gesagt, das ist der Anteil des Shaitan von dir. Das heißt, das ist der Anteil, wenn er drin bleiben würde, hätte der Shaitan, wie bei anderen Menschen, hätte er zu dir Zugang. Auf bestimmte Art und Weise, indem er ihn Waswasa macht, indem er ihn schlechte Sachen empfiehlt. Und Jibril a.s. hat dieses Herz genommen, in einen Eimer aus reinem Gold gelegt. In diesem Eimer war Samsam Wasser drin und hat dieses Herz gereinigt. Nachdem er dieses Herz gereinigt hat, hat er diese Stelle wieder geschlossen, wo er diesen Blutkorb offensichtlich genommen hat, hat es wieder an die Stelle im Brustkorb zurückgelegt und hat seine Brust wieder zugenäht und ist weggegangen. Die Kinder sind vor Schock weggerannt und sind zu der Milchmutter des Propheten, also zu der Halima gerannt und haben zu ihm gesagt, Muhammad ist getötet worden. Nach einer Zeit kam er dann zu ihnen, weil er nicht getötet war. Er war nur in Vollnarkose. Und dann kam er und war natürlich bleich. Und blass, sagt man. Er war ganz blass. Aber er war nicht getötet worden. Und das ist, für den Propheten sallallahu alaihi wasallam in seiner Kindheit geschehen und auch ein zweites Mal geschehen, und zwar bevor er die Nachtreise angetreten hat. Die Nacht- und Himmelsreise, Isra und Mi'raj, ist eine Geschichte, die wir alle kennen, die werden wir inshallah auch noch uns anschauen. Und in dieser Nacht wurde dem Propheten das Gleiche passiert. Das hat Jibril a.s. ihm auch sein Herz gereinigt. Und so wollte Allah subhanahu wa ta'ala alles Üble, was sich in seinem Herz befinden könnte oder befindet, entfernen, beseitigen. Und deswegen war das ein Hinweis darauf, dass unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'sum ist. Ma'sum bedeutet, dass er unfehlbar ist, was große Sünden angeht, unter Übereinkunft der Gelehrten nach seiner Entsendung und auch was Ash-Shirk und Al-Kufr angeht, bevor seine Entsendung sallallahu alaihi wasallam. Anas ibn Malik radiallahu anhu sagte am Ende der Geschichte, ich habe sogar die Spuren der Nähnadel in seiner Brust gesehen. Ich habe sogar die Spuren der Nähnadel in seiner Brust gesehen. Dieser Hadith überliefert bei Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Es wird gesagt, dass Halima, seine Milchmutter, hat ihn deswegen wieder zurückgebracht zu seiner Mutter. Ja. Sein Vater war ja in Zwischenzeit schon gestorben und dann ist er zu seiner Milchmutter zurückgegangen, zu seiner richtigen Mutter zurückgegangen, der Amina. Und als Amina dann gestorben ist, war er, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, bei seinem Großvater Abdul Muttalib. Amin, er ist irgendwo gestorben zwischen Mekka und Medina. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch einmal sein Grab, ihr Grab besucht. Und nachdem Amina und nachdem Abdul Muttalib, sein Großvater, auch gestorben war, hat dann sein Onkel Abu Talib ihn in seine Obhut genommen, sich um ihn gekümmert und ihn gepflegt. Und ihr wisst ja, dass der Prophet mit ihm immer Da'wah gemacht hat, bis sogar zu seinem letzten Atemzug. Offensichtlich hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib, Abu Talib ist mit ihm immer gereist. Also Abu Talib, der war auch Handelsmann. Sein Onkel, väterlicherseits Abu Talib, war auch ein Handelsmann. Und der ist auch immer gereist nach Asch-Sham, das ist die Gegend von heutigen Damaskus. Und normalerweise Asch-Sham, das ganze Gebiet, bezeichnet vier Länder, die heutigen vier Länder. Syrien, Libanon, Palästina und Jordanien. Ja, das sind die Länder von Asch-Sham. Aber normalerweise, wenn man sagt Asch-Sham früher in den Hadithen und so, dann meint man damit Damaskus. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist mit Abu Talib offensichtlich immer gereist nach Damaskus. Was dafür spricht, ist eben die Geschichte von Bahira. Die Geschichte von Bahira, dieser Mensch, auf den der Abu Talib und der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Damaskus getroffen ist. Ja. Und auch offensichtlich hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu dieser Zeit die Schafe gehütet von Abu Talib. Ihr wisst, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns mitgeteilt, dass jeder Prophet, jeder Nabi hat Schafe gehütet. Ja? Jeder Prophet hat Schafe gehütet und auch er sallallahu alaihi wasallam. Und offensichtlich war das in dieser Zeit, hatte seinem Onkel da geholfen. Liebe Geschwister, ich möchte, denke ich, hier Stopp machen, dass das nicht zu viel wird. Beim nächsten Mal, inshallah, werden wir uns die Geschichte von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und diesem Bahira, diesem Menschen, anschauen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen vor euer Zuhören und vor euer Kommen. Und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns eure Sünden vergibt und dass er uns immer den Erfolg verleiht, immer über unsere Religion mehr zu lernen. Und als letzter Hinweis noch darauf, liebe Geschwister, die Geschichte unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam zu lernen, zu kennen und danach auch danach zu handeln, dementsprechend, das weist auch hin, dass eine Person den Propheten sallallahu alaihi wasallam liebt, ja, indem er ihm möglichst folgt.